Ein Wesen, das all seine Erinnerung verließ. Hauptfigur des Möglichen entthront. Zufrieden in seinem Fall oder Ruhm. Satan erlöst und Gott verdammt. Vielfältig in allem und in mir. Ein Kind, das sein Spiel begann. Das Joch, das ich für dich abwarf. Alpha des Lichts, Omega der Furcht. Ich sah es nicht, hörte es nicht, ich fühlte es. Den qualvollsten und einsamsten Schmerz. Und die erhabenste, liebende Freude, so erkannte ich, dass aus allem Leiden das Eden entspringt. Nach einigen Tagen fragte ich mich nach dem Sinn meiner Bücher, Erzählungen meiner Demütigungen und Triumphe. Und die Stimme Gottes hallte in meinem Geist. Beim Richten der Menschen und ihres Glaubens nimm die Asche des Errichteten und schmelze sie in den Schmieden von Toledo, damit sie wissen, dass wir existieren. Ich ließ Tamil und nahm ein Kastilisch zurück, das in Toledo. Thank you.